Das Funkeln deiner Augen zeigt mir, dass du mich liebst. Ich kann mein Glück kaum glauben, nach so langer Zeit. Du küsst meine Tränen von meinen Wangen fort. Hast für mich zu jeder Stunde ein Liebeswort. Und wartet auf den nächsten Schlag. Doch mit dir an meiner Seite hab ich keine Angst. Mit jeder Krise wird man stärker, wenn man zusammenhält. Das ist mit Geld nicht zu bezahlen, und das, was zählt. Ich bin jeden Tag neu verliebt und so endlos froh, dass es dich gibt. Um jeden Preis will ich mit dir leben, weil es Liebe ist, einfach Liebe ist. Ist die Liebe auch ein seltsames Spiel?